Ich bin ein Bulle, ich bin ein Bulle. Meine Dienststelle ist in Los Santos und ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheißjob. Der Bulle hat die Schnauze voll, er wird 20 Mal am Tag erschossen. Ich bin ein Bulle in GTA Online, das ist ein Scheißjob, sag ich euch. 20 Mal am Tag bekomme ich auf die Fresse, werde mit dem Knöppel bearbeitet, erschossen. Überfahren, bekomme eine Faust in die Fresse und man klaut mir ständig das Auto. Ich bin ein Bulle in Los Santos, eine Stadt. Ich fuhr mit deinen Kollegen dahin, direkt vor dem Haus von Rufus. Und was war hier los, fragt ihr euch? Ja, Digga! Rufus rief mich auf der Karre, hat mir die Fresse poliert und hat mir meinen Streifenwagen geklaut. Mit dem sind die dann abgehauen. Das war noch nicht alles. Als ich aufwachte, hatte ich auch keine Uniform mehr an. Ich lag auf der Straße und hatte nur noch meine Unterhose an. Mann, ey, dieses Schwein hat mir auch die Uniform geklaut. Dann brachen sie mit dem geklauten Bullen. Es ist ein Scheißjob. Meine Tochter, die auch bei unserer Truppe ist, fährt den Gefängnisbus. Den haben die zwei Stunden später auch geklaut, sind in den Knast und haben Häftling befreit. Leute, ich kündige! Fickt euch, Scheißjob! Der Bulle kann nicht mehr, will nach Hause. Ich habe gekündigt und auf dem Weg nach Hause hab so ein Arsch mein Auto geklaut und ist zu Schrott gefahren. Ja, Bulle zu sein in Los Santos kann ich nur von abraten. Ich hasse diesen Job. Und das musste er 11 Jahre machen. Bei mehrfachen Respawn am Tag wiederholte sich alles 11 Jahre lang. Ich bin nun kein Bulle mehr. Ich bin nun kein Bulle mehr. Er ist jetzt Tankstellenbetreiber, aber dann. Es krachte auf einmal die Glastür. Schrott und so ein Typ fuchtelt mit einer Knarre vor mich rum und wollte das Geld aus der Kasse haben. Ich musste den leider voll geleisten. Der Bulle, der nun keiner mehr ist, hat die Schnauze voll. Hey! Den gibt es nun nicht mehr. Aber er respawnt gleich. Scheiße!